Regel Nummer 1: Nichts ist so stark wie dein Geist. Das Leben ist ein Kampf und du weißt, was das heißt. Wenn du heute am Boden bleibst, hast du morgen schon verloren. Seit Tag 1 bist du nur zum Kämpfen geboren. Regel Nummer 2: Nur dein Wille macht dich frei. Adrenalin lässt dich fliegen und nichts macht dich so high wie das Erreichen deiner Ziele. Ich verbiege mich für keinen. Den Weg hinter mir müssen sie erstmal beschreiten. Regel Nummer 3: Es ist niemals vorbei. Jeder Schlag kommt perfekt, deine Fäuste aus Blei. Jeder Tag macht dich härter, jede Niederlage stärker. Krieg in meinen Augen und ich fürchte keine Kerker. Ketten sind nichts wert, denn sie haben kein Löwenherz. Jeder wahre Sieger weiß, Ruhm bedeutet immer Schmerz. Weil du immer weiter lernst, wirst du besser jedes Mal. Dein Körper kommt nur dahin, wo der Geist schon war. Das Leben ist ein Kampf jedes Mal. Du hast nur diese Chance, nimm sie wahr. Jeder Tag, jede Nacht, jede Stunde. Kämpfer von der ersten bis zur letzten Runde. Das Leben ist ein Kampf jedes Mal. Du hast nur diese Chance, nimm sie wahr. Jeder Tag, jede Nacht, jede Stunde. Kämpfer von der ersten bis zur letzten Runde. Und du atmest ein, spürst den Druck, wie er steigt. Nicht das Training macht dich hart, sondern die Vergangenheit. In jeder harten Zeit zählt nur der Kampfgeist. Narben im Gesicht, weil du keine Angst zeigst. Das ist kein Angstschweiß, das hier sind Blut und Schmerz. In einer toten Gesellschaft ohne Mitleid und Herz. Ich hab mich durchgeboxt, der Ring war meine Welt. Disziplin und Ehrgeiz, alles was für mich noch zählt. Wie oft du fällst, du schießt wieder auf. Immer weiter geradeaus, wie ein Spießrutenlauf. Du lebst für den Rausch, jeder Trip nimmt dich mit. Weil du immer anders warst, jede Einheit ist ein Schritt. Wenn du gewinnst, erntest du, wenn du verlierst, lernst du. Dann stehst du deinen Mann und die ganze Welt schaut zu. Also scheiß auf, was sie reden, es ist dein eigenes Leben. Du fliehst vor kein Problem, du kämpfst auch im Regen. Das Leben ist ein Kampf jedes Mal. Du hast nur diese Chance, nimm sie wahr. Jeder Tag, jede Nacht, jede Stunde. Kämpfer von der ersten bis zur letzten Runde. Das Leben ist ein Kampf jedes Mal. Du hast nur diese Chance, nimm sie wahr. Jeder Tag, jede Nacht, jede Stunde. Kämpfer von der ersten bis zur letzten Runde.